dich schon geküsst. Wie das unter uns so bei den Männern üblich ist. Auch bei Fräulein 100 war es meine Absicht bloß, an den roten Lippen ganz flüchtig mal zu nippen. Doch hier kam ich dann nie mehr los. Ein Glück, dass man sich so verlieben kann, dass der Puls nicht 80, sondern 100 schlägt. Man sieht die Welt mit anderen Augen an, weil man eine rosa-rote Brille trägt. Ganz egal, wenn man das Spiel riskiert, ob man dabei gewinnt, ob man dabei verliert. So oder so, wer zittert und wer bebt und nicht als Mann aufs Ganze geht, hat nicht gelebt. Ein Glück, dass man sich so verlieben kann, denn mit Liebe fängt das Leben an.